Dein Vater hat uns lediglich engagiert und wir haben... Daddy hat euch engagiert? Ja, so ist es. Und obwohl unsere Gegner jetzt die Originalunterlagen haben, können wir dich zumindest in einem Punkt beruhigen. Vor der Übergabe haben wir alle Dokumente abfotografiert. Das habe ich natürlich gehofft. Ist ja nicht zu fassen. So, jetzt mal raus damit, Barbara. Warum hast du getan, was du getan hast? Ja. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung. Die hab ich. Ihr kennt sicher das aktuelle Forschungsprojekt meines Vaters. Die Goldene Stadt. Das haben anscheinend auch diese Typen mitbekommen. Deshalb haben sie sich an mich gewandt. Wie jetzt? Zunächst ist es nur einer von ihnen gewesen. Er hat mich abgefangen, als ich vorgestern aus der Schule gekommen bin. Harry, der Kerl, dem ihr vorhin den Ordner ausgehändigt habt. Er hat sich dir vorgestellt? Mit seinem Namen? Nein, das ist natürlich nicht sein echter Name. Aber ich habe mir gleich gesagt, der sieht aus wie ein Harry. Darum nenne ich ihn so. Aha. Nicht gerade eine detektivisch korrekte Vorgehensweise. Aber es ist praktisch. Den anderen habe ich übrigens Theo getauft. Okay, weiter. Also, Harry hat mich angesprochen. Er verlangte, dass ich ihm die Unterlagen beschaffe, an denen Daddy gerade arbeitet. Mhm. Ansonsten würden er und Theo das selbst tun und dabei dann wenig zimperlich vorgehen. Sie haben dich also zu dem Diebstahl gezwungen und gedroht, sonst deinem Vater was anzutun? Exakt. Und natürlich haben sie mir verboten, zur Polizei zu gehen und all das.